mir doch und reich mir die Hand. Die Sonne hat mich ganz ausgebrannt. Durch Schnee, Eis und Wind trieb ich taub und blind. Sag mir doch, sag mir, wo ich bin. Ein Platz bei euch und Geborgenheit. Liebe und etwas Zärtlichkeit. Ein bisschen Glück und nicht zu viel. Und manchmal ein Lied. Das, mein Freund, ist das, was ich will.